Herzlich willkommen. Wir sind fast durch mit unseren Wahlinterviews. Wir sind das Campus Radio und der Albrecht. Aline ist auch wieder am Start. Hallo. Hallo. Eine Partei fehlt uns noch und das ist die CDU. Und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Hallo Paul Timo Glenthaus. Hi. Hallo in die Runde. Du kommst ja auch hier von der Uni. Wir haben gerade schon festgestellt, wir saßen sogar mal in einem Seminar zusammen. Wollten es zumindest. Dann kam dummerweise Corona. Magst du mal kurz sagen, was du überhaupt studierst? Ja, auch von mir einmal hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin 24 Jahre alt. Ihr könnt mich gerne oder wir hier im Gespräch Paul nennen. Habe Politikwissenschaft und Geschichte studiert und vor 3,5 Wochen meine Bachelorarbeit im Fach Politikwissenschaft abgegeben. Und als berufliche Tätigkeit bin ich Landesgeschäftsführer der Jungen Union Schleswig-Holstein. Das mache ich Vollzeit und es macht mir sehr viel Spaß. Und jetzt kandidiere ich hier in diesem Bezirk in Kiel-Ravensberg-Stinkviertel für die Kommunalwahl für die CDU, damit junge Leute auch im Rathaus eine Stimme bekommen. Dann lass uns mal anfangen. Ich habe das hier wie bei allen Parteien einfach mal das Wahlprogramm von euch aufgemacht und ihr fangt an mit Mobilität. Und deswegen fangen wir auch mit Mobilität an, würde ich sagen. Gibst du mal einen kurzen Abriss, was ihr euch unter einem mobilen Kiel vorstellt? Ja, unser Ziel ist es, in Kiel einen ausgewogenen Verkehrsmix herzustellen. Wir erleben im Moment, dass viele Straßen in unserer Stadt gesperrt sind, dass in unseren Augen ein Baustellenchaos herrscht, was so nicht mehr tragbar ist. Es gibt sicherlich Baustellen, viele, die sehr sinnvoll sind, einfach weil wir Glasfaserausbau machen müssen und so weiter, wo einfach die Stadt und vielleicht auch das Land in den letzten Jahren echt einiges liegen gelassen haben, was jetzt nachgeholt werden muss. Wir bekennen uns klar zur Stadtbahn. Das ist ein großer Themenbereich bei uns. Ich meine sogar, dass unser Programm damit anfängt, dass wir uns mit der Stadtbahn bekennen, dass wir uns zur Stadtbahn bekennen. Und dafür wollen wir uns auf jeden Fall einsetzen, dass es diese auf jeden Fall braucht. Des Weiteren setzen wir uns dafür ein, dass es mehr und bessere Fahrradwege in Kiel gibt. Dabei ist das Westufer gar nicht das so große Problem, sondern eher die Anbindung zum Ostufer. Ich glaube, wenn ein Student oder eine Studentin aus Garden kommt und dann mit dem Fahrrad zur Uni fahren will, fehlen ihr tatsächlich noch im Moment die schnellen Möglichkeiten, das ähnlich zu machen, wie man hier auf der Veloroute vorbeifahren kann. Wir haben jetzt als CDU Kiel ein Lastenfahrrad, haben wir uns für die Wahl angeschafft und hängen damit Plakate auch auf der Veloroute zum Beispiel. Und das ist ja wirklich super, wie schnell man eigentlich von A nach B kommt und dass wir solche Angebote noch mehr schaffen. Des Weiteren setzen wir uns ein für einen besseren Busverkehr, eine höhere Taktfrequenzung und eine höhere Pünktlichkeit. Und zum Beispiel auch, dass die 60S, das betrifft ja vor allem die Studentinnen und Studenten, auch am Sonntag fährt, weil ihr kennt es in Hausarbeitszeiten oder ähnliches, da braucht man auch den Sonntag, um ordentlich zu lernen und die Zeit in der BIP zu verbringen, um dort die Hausarbeiten zu schreiben. Mhm. Gleichzeitig wollen wir aber auch nicht das Auto aus der Stadt verbannen. Wir bekennen uns klar auch zum Autofahren innerhalb unserer Stadt und wollen auch Parkplätze erhalten. Ich habe es ja schon angesprochen, das Thema Stadtbahn, wofür wir klar sind. Da ist unser Ziel, dass maximal 10% der Parkplätze innerhalb Kiels verschwinden. Während des Bauprozesses. Das ist erstmal unsere Schätzung, die wir da haben, was wir den Bürgerinnen und Bürgern zumuten wollen. Ziel muss es aber natürlich sein, langfristig noch mehr Menschen auf ÖPNV und öffentliche Verkehrsmittel, Stadtbahnen, Fahrräder und so weiter zu bringen, weil wir klimaneutrale Stadt werden wollen. Und da ist das unerlässlich, dass wir das machen. Und im gleichen Zuge, es war ja in der EU jetzt die Debatte mit dem Verbrenner aus. Das ist etwas, was ich persönlich auch begrüße. Wir müssen nur schauen, dass wir bis 2035 auch die E-Ladeinfrastrukturen in Kiel schaffen. Und da sieht es ganz schlecht aus. Im Moment, ich war vor 2 Wochen beim Unternehmen hier auf dem Westring im Wissenschaftspark und haben uns unterhalten im Wissenschaftspark. Und dort gab es insgesamt maximal 5 Ladesäulen für insgesamt 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn man bedenkt, dass diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ungefähr zur Hälfte mit dem Auto kommen und wir in 10 Jahren eigentlich ein großes E-Netz haben wollen, ist das deutlich zu wenig. Und das ist nicht nur da der Fall, sondern auch, es betrifft ganz Kiel, dass wir hier viel mehr öffentliche Lademöglichkeiten schaffen sollen, einfach damit wir uns weiter transformieren zum klimaneutralen Industrieland und dann auch zur Industriestadt. Ja, ich habe gesehen, ein Viertel aller Parkplätze soll dann ausgestattet sein mit solchen Ladestationen. Genau, das ist da unsere Forderung. Also aller öffentlichen Parkplätze, dass diese ausgestattet sind. Natürlich an Straßen, zum Beispiel, ich wohne im Steenbeker Weg in Projensdorf, ist es natürlich viel schwieriger, rechts am Straßenrand da öffentliche Ladesäulen hinzumachen. Aber auf öffentlichen Parkplätzen, wie zum Beispiel am Citypark oder hier hinten hinter der Mensa, oder im Wissenschaftspark sollte schon das Ziel sein, dass wir das hinbekommen, dass es deutlich mehr E-Ladesäulen gibt. Ja, du hast jetzt ja einige, also quasi alle Verkehrsmittel aufgezählt. Lass uns das mal kurz nochmal etwas aufdröseln. Fangen wir mal mit der Stadtbahn an. Da müssen ja Gleise gebaut werden. Und wenn Parkplätze nicht weichen sollen, wenn das Auto nicht so viel Einbußen haben soll, aber gleichzeitig Fahrradwege, Gehwege und die Stadtbahn kommen soll, wohin denn damit? Ja, das ist ein Prozess, wo wir die Bürgerinnen und Bürger in jedem Fall mitnehmen wollen. Es geht ja auch neben den Punkten auch noch mit zum Beispiel den Händlerinnen und Händlern auf der Holtenauer Straße, die ja auch Befürchtungen haben, dass es durch die Stadtbahn zu Einbußen in ihrem Geschäft kommt. Allerdings haben wir uns als Partei übergreifend dazu entschieden, die Stadtbahn zu errichten und sollten das auf jeden Fall durchziehen. Ich persönlich würde damit rechnen, dass man einfach offen in den Dialog mit den Anwohnerinnen und Anwohnern gehen muss. Zum Beispiel hier auf der Holtenau ist es der Fall. An der Uni betrifft es ja weniger Anwohnerinnen und Anwohner. Wir haben jetzt hier ein Parkhaus, was schon mal Entlastung schafft. Unten an der Leibnizstraße wird auch munter weitergebaut. Dass da nicht das große Problem sein sollte. Ich bin mir nicht sicher, wie komplett die Streckenführung verlaufen soll, ob auch die Mitte einer Straße genutzt wird oder eher nur die rechte oder die linke Seite für die Stadtbahn. Aus vielen Großstädten kennt man ja, dass die Straßenbahn in der Mitte fährt. Dass wir da das auf jeden Fall mitnehmen. Und wir haben ja unsere Richtlinie mit den 10% der Parkplätzen, die wir maximal verlieren wollen. Das ist erstmal ein Wert. Und ich glaube, sollte man absehen, dass es mehr Parkplätze sind, die verloren gehen, muss man klar mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort sprechen, sie mitnehmen in diesem Prozess und es nicht über ihren Kopf hinweg machen und dann auf einmal von heute auf morgen sagen, hier kann man nicht mehr parken. Ich glaube, das ist in vielen Straßenteilen Kiels, also wo die Straßenbahn lang gehen soll, wird das gar nicht so zum großen Problem, weil dort stehen parken vor allem Menschen, die vielleicht von außerhalb irgendwie dazugekommen sind und die gar nicht. Also klar wohnen auf der Holtenauer Straße viele Kielerinnen und Kieler, aber wenn man zum Beispiel in mehr die Seitenstraßen guckt, dort wird ja die Straßenbahn nicht fahren und dort werden ja auch die Parkplätze, die dort stehen, weiter erhalten bleiben. Genau, dass man da durchaus schaut durch den Ausbau der anderen öffentlichen Verkehrsmittel wie Bussen, Fahrradwegen und so weiter, dass wir einen guten Mix haben. Oder ein wichtiges Thema ist auch die Förderschifffahrt. Das ist ja auch eine Möglichkeit, schnell von A nach B oder in dem Fall vom Westufer zum Ostufer zu kommen. Ja, du hast den ÖPNV gerade schon angesprochen. Die meisten anderen Parteien fordern auch günstigere Ticketpreise. Ihr auch? Ja, würden wir uns auch für einsetzen. Wir haben jetzt ja das 49-Euro-Ticket. Ist ja für uns Studis auch ein großes Thema. Wir sehen ja zum Beispiel in anderen Bereichen, ich komme aus Niedersachsen, da haben die Schülerinnen und Schüler alle Monatstickets bekommen, damals vom Land, also für seinen eigenen Gebrauch. Und ich weiß auf einer Podiumsdiskussion, wo genau das auch Thema war, dass die Schülerinnen und Schüler sich teilweise ziemlich vergessen fühlen bei dem 49-Euro-Ticket und irgendwie auch eine Stunde mit dem Bus hierher fahren müssen. ÖPNV muss günstig sein, damit er attraktiv ist für die Menschen. Und ich glaube, es ist nicht zeitgemäß, dass man zum Beispiel für eine Kurzfahrtstrecke bei der Deutschen Bahn knapp 6 Euro zahlt oder 7 Euro und nur eine Station fährt. Also da überlegen manche dann lieber schwarz zu fahren und sich irgendwann erwischen zu lassen, anstatt diesen Betrag immer zu zahlen. Und mit den Kieler Verkehrsbetrieben arbeiten wir ja auch intensiv zusammen mit der KVG. Die hat ja hier, die macht ja die Preise und dass wir da dann gucken, dass sich Regelungen finden. Durchs 49-Euro-Ticket ist, glaube ich, schon echt was Gutes getan worden. Hat man ja auch letztes Jahr beim 9-Euro-Ticket gesehen. Das, klar war das nochmal 40 Euro günstiger, aber wie viele Leute dann doch gewollt sind, umzusteigen. Aber deswegen denke ich, stehen wir günstigeren Preisen in keinem Fall im Wege. Und zum Beispiel auch solche Ideen wie kostenloser öffentlicher Verkehr für zum Beispiel SchülerInnen? Ich denke, nichts ist im Endeffekt kostenlos. Es muss ja alles in irgendeiner Form subventioniert werden, dann unterstützt werden. Dem würde ich persönlich eher eine Absage erteilen, dass es kostenlosen ÖPNV-Verkehr gibt. Ich weiß, das fordern ja auch andere Parteien. Ist sicherlich eine grundsätzlich charmante Idee. Und ich persönlich würde davon ja auch profitieren, wenn ich kostenlos mit Bus und Bahn fahren kann. Ich denke aber, das ist nicht finanzierbar und deswegen würden wir davon Abstand nehmen. Ein wichtigeres Thema dazu ist vielleicht noch die kostenlose Fahrradmitnahme. Dem wiederum stehen wir sehr offen gegenüber, dass man da problemlos wen mitnehmen kann, also sein Fahrrad mitnehmen kann. Ich glaube, das tut niemandem weh, wenn in einem Zug noch zum Beispiel ein Fahrrad mitfährt. Dafür gibt es extra Abteile und das muss man in meinen Augen nicht extra bezahlen. Dann lass uns noch mal kurz übers Auto sprechen. Ihr setzt euch dafür ein, dass man auch zukünftig tatsächlich mit dem Auto die Innenstadt befahren kann. Und ihr setzt euch auch dafür ein, dass der nördliche Teil der Kiellinie mit dem Auto weiterhin befahrbar sein soll. Ja. Ich finde, gerade bei dem nördlichen Teil der Kiellinie ist irgendwie so ein bisschen problematisch, weil das ist ja quasi nur das Filetstück von Kiel, ne? Also wenn man nach Kiel kommt, dann will man halt irgendwie ans Wasser. Und ich bin irgendwie nicht so der Fan davon, da dann mit dem Auto hinzufahren. Also da das Auto dann halt den Vorrang zu geben, wenn man schon die coolen Grundstücke direkt am Wasser hat. Ja, den Punkt, den du ansprichst, kann ich nachvollziehen. Ich finde auch, die Kiellinie ist der schönste Teil unserer Stadt. Wir sehen nur das Problem, dass der Verkehr, wie er fließt, sollte dann ja komplett über die Feldstraße fließen. Und da haben wir dann ja auch noch den Punkt, wir wollen die Stadtbahn bauen, die da auch lang gehen soll. Da werden wir also auch Baustellen haben in den nächsten 10, 15 Jahren, wenn die Stadtbahn gebaut wird. Und wir müssen in irgendeiner Form auch für die Anwohnerinnen und Anwohner eine Entlastung schaffen, dass nicht der ganze Verkehr dann über die, zum Beispiel die Feldstraße läuft, weil die Holtenauer Straße wird sicherlich auch bebaut werden für die Straßenbahn. Einfach, dass der Fluss dort weitergeht. Das wird wahrscheinlich schon eingeschränkter sein, aber dass wir uns deswegen für gegen eine autofreie Kiellinie sind, um die Anwohnerinnen und Anwohner ja nicht, das heißt verschrecken, aber dass wir sie dort unterstützen, dass man weiterhin auch dort langkommt. Die aktuelle Regelung, wie sie jetzt gerade ist, ist meine persönliche Meinung. Wenn man an der Privatschule in Duisternburg quasi hochfährt, du kommst ja nur noch in eine Richtung vom Park her nach in die Stadt und musst ja sonst einen Umweg fahren. Das, also die Umleitung, das finde ich in Ordnung. Aber das Auto, die Kiellinie autofrei zu machen, den nördlichen Teil, da sprechen wir uns dagegen aus. Eher würden wir uns dafür einsetzen, dass wir das Ufer noch etwas weiter verschieben, also dass wir es etwas ausbauen, um dort noch mehr Plätze für Fahrradfahrende zu gestalten. Weil, ich weiß nicht, ob ihr selber hier mit dem Fahrrad langfahrt, wenn man die Strecke mit dem Fahrrad fährt, von der Wiek Richtung Landtag und auf dieser kleinen, engen Straße fährt und links fahren Autos, rechts fahren Autos und man muss als Fahrradfahrer rechts mit dem Fahrrad fahren und neben einem preschen die Autos vorbei. Ich glaube, das ist gefährlich. Man hat es ja weggemacht von dem Fahrradweg auf der anderen Straßenseite, dass jetzt das in zwei Richtungen fließt. Ich glaube, das war ein Fehler. Da fehlen auf jeden Fall sichere Fahrradwege, wo wir uns auch eher Protected Bike Lanes wünschen würden, dass wir so etwas ausbauen, weil das ist, glaube ich, sehr unsicher und tatsächlich auch ziemlich gefährlich. Ich bin überrascht und toi toi toi, dass da noch nichts passiert ist. Weil wenn man da sieht, wie auch im Winter bei stürmischem Wetter da gefahren wird, ist das, glaube ich, nicht gut. Dann gehen wir mal weg vom großen Thema Mobilität hin zum zweiten sehr großen Thema, über das wir unbedingt mit dir sprechen müssen, und das ist das Thema Wohnen. Ich sehe, ihr wollt neu bauen, aber auch aufstocken quasi. Genau. Nachverdichten. Dafür sind wir in der Tat, einmal vielleicht zur Uni, wir setzen uns auch ein für mehr Studentenwohnheime in Kiel. Man erlebt das ja, wie viele Studentinnen und Studenten hierher kommen und uns geht immer mehr der Wohnraum aus. Das liegt teilweise vielleicht auch dazu, dass viele auch nur in besten Lagen wohnen wollen. Ich glaube, man muss den Leuten schon klar machen, dass nicht jeder und jede irgendwie für 300 Euro ein Top-Zimmer in Richtung Innenstadtlage wie Bücherplatz und so weiter bekommt. Dass wir da Angebote machen, die wir oder ausbauen, die oder die Kommunikation mehr suchen und deswegen auch mehr auf mehr Studentenwohnheime setzen. Wir sind persönlich dafür, dass man etwas mehr auch in die Höhe baut. Dass wir dort den Platz, der in Kiel teilweise begrenzt ist, dass wir den besser ausnutzen und dann so auch das genossenschaftliche Wohnen und Bauen unterstützen. Wir müssen einfach viel mehr auch für den sozialen Wohnungsbau in Kiel tun. Es kann nicht sein, dass Leute hier wirklich monatelang, ich hatte bisher immer Glück bei einer Wohnungssuche, aber ein Freund von mir hat ein halbes Jahr gesucht und immer noch nichts gefunden und musste dann wieder zu seinen Eltern ziehen und es lag nicht unbedingt am Geldbeutel oder ähnliches. Der hatte die Unterstützung, aber es hat einfach nicht funktioniert, dass dort Stadt und Verwaltung Angebote schaffen, vielleicht auch das Ostufer attraktiver zu machen. Dort gibt es relativ viele Wohnungen und ich glaube, durch bessere ÖPNV-Anbindungen und ähnliches schafft man es sehr gut, dass wir auch dorthin gehen können. Also wenn die Verbindungen stimmen, dass auch dort man gut wohnen und leben kann. Wie kann man denn Wohnen attraktiver machen? Es gibt ja die Kieler Wohnungsgesellschaft. ist das erstmal eine gute Idee gewesen. Ja, das finden wir ist eine gute Idee. Es gibt ja auch die Masterpläne Wohnen 1 und Wohnen 2, die schon längere Jahre in der Schublade der Stadt liegen. Sowas sollte in jedem Fall schnell umgesetzt werden. Alles klar. So, und die andere, die halt die meisten Wohnungen in Kiel haben, sind tatsächlich die großen Big Player, Vonovia als einer davon denen. Ja, es wird dich nicht oder euch nicht wundern, wenn ich sage, dass ich natürlich dagegen bin, so etwas zu enteignen. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen Interviewpartnerinnen und Partnern Thema war. Da sind wir nicht für. Das ist mit unserem System der sozialen Marktwirtschaft und in welcher Wirtschaftsform wir leben, für uns nicht vereinbar. Es ist aber schon so, dass wir Gelände auch nutzen sollten, die wir haben. Thema wäre ja auch vielleicht den Flughafen. Ist ja bei einigen Parteien, dass man das bebaut. Das sehen wir ehrlich gesagt dort tatsächlich nicht so. Wir glauben, dass man den Flughafen weiter nutzen sollte, dass da Potenziale für Kiel schlummern, die weiter genutzt werden müssen. Aber ich weiß, dass vielen Wohnungen den Big Playern gehören. Ich würde mich trotzdem dafür klar aussprechen, so etwas beispielsweise zu enteignen. Man müsste aber als Stadt vielleicht härtere Regeln aufsetzen, damit einfach auch Quoten eingehalten werden, dass der soziale Wohnungsbau erfüllt wird. Und sowas sind schon wichtige Punkte. Eine andere Idee von euch ist ja, glaube ich, auch in den Innenstädten, wo wir Leerstand haben, dass dort dann einfach auch Wohnungen reingesetzt werden. Ja, Innenstadt ist ja auch nochmal ein Thema für sich. Ist ja leider, sprechen wir gleich noch drüber. Genau, ist ja leider so, dass in Kiel an vielen Stellen es gerade nicht so gut aussieht in der Innenstadt und andere Bereiche attraktiver sind, aber sowas kann man gut und gerne machen. Kurz nochmal zum Wohnen zurück. Die Kieler Wohnung, die KiWoG möchte ja ein gewisses Kontingent an Wohnungen haben. Wie soll denn das, also wo sollen diese Wohnungen herkommen? Sollen sie nur bauen oder sollen sie tatsächlich auch ankaufen? In meinen Augen, muss ich einmal als Privatperson sprechen, würde ich sagen, dass mit ankaufen und was war der andere Punkt? Bauen. Genau, und bauen, ja, absolut. Bauen, bauen, bauen. ist, glaube ich, die beste Möglichkeit, damit wir noch mehr Wohnraum schaffen. Ich glaube, da haben wir viel mehr Potenziale. Wir haben ein Stadtbauamt, was wir personell deutlich besser ausstatten müssen und es so professionell machen und dass wir auch in Beschleunigung reinbekommen, in Genehmigungsverfahren, dass es dort vorangeht und wir deswegen klar sind für mehr Bauen. Dann zu den bestehenden Wohnungen, wenn man das Glück hat, sogar eine in Kiel zu haben. Ja. Meine Miete ist, also alles zusammen mit Strom, Gas und so weiter, ist in den letzten 18 Monaten bummelig um vielleicht 120 Euro, würde ich sagen, hochgegangen. Ja. Wie kriegen wir die runter? Müssen wir die runterkriegen? Wir müssen die runterbekommen. Ich bin tatsächlich auch ausgezogen aus meiner Wohnung und hatte meine Kündigung vorher schon fertig gemacht und habe dann zu Januar die Information bekommen, ab jetzt zahlst du anstatt 720 Euro knapp 850 Euro. Und da sind ja noch die ganzen Nebenkosten nicht mit dabei. Das habe ich dann für meinen Teil auch nicht mehr eingesehen. Und habe auch bei meiner Nachbarin gehört, dass sie dann auch kurze Zeit später ausgezogen ist. Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel, was wir nicht nur in Kiel schaffen, sondern mit Bund, Ländern und Kommunen. Haben ja jetzt in den letzten Jahren im letzten Jahr vor allem seit der Energiekrise über Wohngeld, Förderung gesprochen, die auch der Bund auszahlt. Ich denke, dass wir gucken, dass wir Strompreise und so weiter runterbekommen müssen. Das kann Kiel alleine nicht schaffen. Ja, die Preise müssen in jedem Fall runter, weil es so für Single-Haushalte fast unbezahlbar wird, weil man hat ja kaum mehr Geld dann für sein eigenes Leben, was ja auch wichtig ist. Und dass man da durchaus schaut, dass wir es gut hinbekommen, die Preise zu senken und deswegen auch den sozialen Wohnungsbau deutlich verstärken. Und vielleicht muss man auch in der Gesellschaft noch mehr dieses Bild schaffen können, dass es nicht schlimm ist, wenn man vielleicht auch soziale Hilfe bei solchen Themen benötigt. Würde ich nicht mit meiner Freundin jetzt zusammenleben, hätte mich das auch schon stärker getroffen, diese Erhöhung, und wären auch kaum bezahlbar gewesen. Und dass es nicht schlimm ist, sich Hilfe zu suchen, dass man da auch ein bisschen mehr in der Kommunikation sensibilisiert und dafür halt auch die Ämter genügend ausstattet in Kiel, dass wir da die Möglichkeit haben, uns gut auch alle gegenseitig als Gesellschaft, weil nur damit werden wir es schaffen, das Vertrauen zu gewinnen und die Unterstützung untereinander. Eine mittelfristige Lösung ist ja, das Küstenkraftwerk von einem Gaskraftwerk zu einem Wasserstoffkraftwerk umzurüsten. Ist das eine gute Idee? Ja. Sehr schön. Da sind sich auch überraschenderweise alle Parteien einig. Ja, stimmt. Gut, dann, du hast es gerade eben schon angesprochen, die Innenstadt. Die Innenstadt. Ich habe hier so ein Kapitel bei euch im Wahlprogramm gefunden, das nennt sich Leuchtturmprojekte. Das ist sehr viel Innenstadt. Ich sehe hier Standortvorteil Wasserlage, Aufenthaltsqualität der Holstenstraße, Alter Markt und Kieler Schloss. Wie machen wir denn die Innenstadt attraktiv? Da sind wir einmal wieder beim Thema Parken bei uns. Wir wollen, dass man sieht es am Citypark in unseren Augen, der ist immer brechend voll. Natürlich gibt es da auch noch deutlich mehr Angebote, aber da sind die Parkplätze kostenlos und die Menschen wollen einfach mit ihrem Auto vorfahren, Sachen kaufen und dann wieder zurückfahren. Wir denken, das Konzept vom Citypark ist richtig gut. Mir ist klar, dass man den Citypark nicht 1:1 auf eine Innenstadt übertragen kann. Mhm. Aber Projekte wie der kleine Kiel und so weiter haben ja schon mal, glaube ich, in der Vergangenheit dafür getan, dass wir Kiel ja auch ein bisschen mehr ans Wasser geholt haben und das Wasser zu uns geholt haben. Das ist gut. Wir müssen da nur schauen, also mit attraktiver machen ist, dass wir den Sophienhof beispielsweise müssen wir viel mehr stärker beleben und dann auch, wenn man rauskommt an der Andreas-Geig-Straße, ist es ja tatsächlich so, dass da stehen einige Bäckereien, vielleicht kleinere Cafés, aber wirklich einkaufen kann man ja nicht in der Stadt. Du gehst jetzt auch so selbstverständlich davon aus, dass die Innenstadt noch zum Einkaufen da sein soll. Ja. Ich glaube, also das ist ja grundsätzlich unser Ziel, dass die Innenstadt zum Einkaufen auch da sein soll und einladen soll. Ich glaube, da haben alle Kielerinnen und Kieler was davon, weil so eine belebte Innenstadt, wenn man zum Beispiel sich München anschaut oder ähnliches, Entschuldigung, da kann man richtig viel von, da kann das Stadtbild richtig von profitieren, aber auch an Geschäften wie zum Beispiel mehr Bars und Kneipen, mehr Restaurants. Solche Angebote müssen geschaffen werden, damit die Innenstadt attraktiver wird und die Kielerinnen und Kieler die Innenstadt auch als Ort zum Verweilen ansehen. Weil man sieht es ja beispielsweise, wenn, ich weiß, es ist eine besondere Situation, aber wenn der Weihnachtsmarkt ist in Kiel, dann ist die Innenstadt brechend voll und da ist dann ab und zu noch das Problem, mit dem ÖPNV wegzukommen, dass vielleicht die Verbindungen zu wenige sind, dass die Busse zu voll sind. Aber da sieht man ja, was man schaffen würde, wenn viele Geschäfte aufeinander sind, wie viele Leute eigentlich Lust haben, in die Stadt zu kommen. Und ich manchmal das Gefühl habe, dass die Leute, die in die Stadt kommen, ja, wenn Weihnachten ist, zum Weihnachtsmarkt und Kieler Woche natürlich, und dass da mehr Angebote geschaffen werden müssen. Und vielleicht auch Ordnung und Sauberkeit in der Innenstadt auch ein Thema ist. Dass es teilweise viele Plätze verdreckt sind und dass wir deswegen auch den kommunalen Ordnungsdienst deutlich mehr stärken wollen, damit wir dort einfach auch ein gutes Gefühl beim Bummeln schaffen. Okay. Ja. Aber das Konzept Bummeln in der Innenstadt soll halt da stehen bleiben, weil es geht, man könnte es ja auch etwas anders angehen und man könnte halt sagen, man könnte die Innenstadt viel mehr in Richtung Cafés und Kneipen und so etwas genau entwickeln, mehr Kultur in der Innenstadt schaffen und vielleicht dem Einzelhandel gar nicht mehr so viel Raum in der Innenstadt geben? Ja, wir haben ja noch ein wenig Einzelhandel in der Innenstadt. Man sieht ja auch ab und zu, wie viele Geschäfte jetzt auch leer stehen. Ja, aber der Raum ist ja theoretisch genau, da der Raum, und der Raum soll ja für Einzelhandel da sein. Genau, und wir sind auch dafür, dass der auch weiter für den Einzelhandel genutzt wird. Es ist ja nur so, auch wenn wir schauen, wenn dann neues Geschäft da ist und sich es nach zwei Jahren wieder verabschiedet, weil sich es nicht gelohnt hat, muss man natürlich dann drüber nachdenken, was machen wir als Alternativen. Ich finde Cafés, Bars, Kneipen, Restaurants, eine gute Idee. Ich persönlich frage mich manchmal ab und zu, dass es gibt ja, wir haben zwei Burger-Restaurants unten in der Innenstadt. Direkt gegenüber. Genau, die direkt gegenüber sind. Da frage ich mich von der Planung her, ob das so sinnvoll ist. Ich gehe zu beiden gerne, so ist es nicht. Aber da sind ja auch dann Angebote da, wo die Leute hingehen. Nur es fehlt deutlich mehr, also es fehlt klar im Angebot an der Stadt, in der Stadt. Ja, dann sind wir da über was gestolpert, was ich auch sehr interessant finde in Bezug auf Innenstadtplanung. Und zwar, die Innenstadt soll generell näher auch ans Wasser, um die dann wahrscheinlich auch somit attraktiver zu machen. Und die Idee war zum Beispiel, den Schwedenkai zu versetzen. Ja. Wie? Spannendes Thema. Fand ich auch. Haben wir auch drüber gestritten innerparteilich. Den Antrag gab es zum ersten Mal 2021 bei der Jungen Union. Hatte ein Freund von mir den gestellt. Ich habe damals dagegen gestimmt, weil ich bin großer Fan der Schiffe und finde auch den Hafen in unserer Stadt sehr lebens- und lobenswert und bringt uns wirtschaftlich auch enorm viel. Es gibt ja noch den Schärhafen, wo man vielleicht den Schwedenkai als Alternative hinsetzen kann. Das wäre dann damit verbunden. Grundsätzlich und das ist der Kern des Ganzen, ist es das Ziel, dass wir die Wasserlage von Kiel noch mehr nutzen. Kiellinie ist uns ja alle ein guter Begriff, hatten wir ja schon, dass alle, wofür steht Kiel, die Kiellinie bei vielen Leuten. Und dass wir einfach den Raum zum Wasser mehr nutzen, um dort auch, jetzt sind wir wieder bei Bars, Kneipen, Restaurants, Angebote zu schaffen, dass Leute stehen bleiben, verweilen. Kiellinie ist, wenn man am Sonntag spazieren geht, trifft man da die halbe Stadt, weil alle zur Kiellinie gehen und irgendwie die Wasserlage ausnutzen wollen. Das ist richtig gut, aber Kiel ist nicht nur die Kiellinie, sondern es geht ab dem Hörncampus hinten los, wo wir eine Top-Wasserlage haben. Und da fehlt es an jeglichen Angeboten. Vampiano ist ja auch so eine Never-Ending-Story. Mal hat es zu, mal hat es auf. Ich glaube, jetzt kommt ein Gosch-Laden rein. Da kommt Gosch jetzt rein. Echt? Ja. Oha. Also es ändert. Und einen Gosch haben wir ja auch schon in der Stadt. Also da gibt es diverse Sachen, die wir eigentlich ändern wollen. Den Ostseekai wollen wir auf jeden Fall da lassen, wo er ist. Mhm. Das weiter behalten, aber den Kern dazwischen, wir setzen uns ja auch nicht komplett dafür ein, dass wir den Schwedenkai jetzt auf jeden Teufel komm raus umbauen wollen. Wir wollen es prüfen, ob das Sinn macht. Aber auch sonst bis zum Bereich der Hörn könnte man deutlich mehr noch machen. Da kann man zwar nett spazieren gehen drumherum, aber mehr als spazieren geht ja meistens nicht dort, weil dort die Angebote fehlen. Ich habe noch was zum Thema Uni. Das habe ich hier die ganze Zeit nämlich offen. Und zwar wollt ihr ja auch Kiel zur Science City machen, aber ihr wollt da dann halt auch vor allem mit der Wirtschaft irgendwie auch zusammenarbeiten. Also dass wir halt nicht nur die Forschung irgendwie stärken, sondern halt zusammen, wie habt ihr das genannt, eine Organisation gründen von Hochschulangehörigen und Unternehmen. Kannst du mir das nochmal genauer erklären? Damit ist ein wenig gemeint, dass wir mehr Wissenschaft und Wirtschaft zusammenführen, wie du es schon gesagt hast. Einfach so ein Netzwerk schaffen, auch wovon man nach und nach profitieren kann. Jetzt ist ja gerade die Jobmesse und viele Studentinnen und Studenten wissen vielleicht auch gar nicht so nach dem Studium, wenn sie Bachelor gemacht haben, Master gemacht haben, was will ich dann eigentlich machen? Fragen, die sich vielleicht auch Abiturienten und Abiturientinnen auch stellen. Und dass man da die Vernetzung deutlich stärkt. Klar gibt es innerhalb der verschiedenen, ich sag mal, Interessensgruppen, haben wir ja auch an der Hochschule, wir haben verschiedene Hochschulgruppen, klar haben wir auch unsere eigenen Netzwerke, aber es fehlt oft dieser Blick über den Tellerrand hinaus. Da sind solche Messen wie heute richtig gut, dass man da was machen kann, aber dass wir einfach mehr Angebote schaffen, dass man sich auch nach dem Studium vernetzt und mit lokalen Wirtschaftsakteurinnen und Akteuren zusammenarbeitet. Im Wissenschaftspark, das wünschen die sich tatsächlich auch, dass man die Anbindung zur Uni viel mehr nutzt. Praktika-Austausch, vielleicht auch mal ein Semester dort, sich ein Freisemester nehmen und dort einfach mal im Beruf einsteigen und ein bisschen arbeiten und den Beruf kennenlernen, um Praxiserfahrung zu sammeln. Duales Studium haben wir jetzt ja nicht an der CAU, aber dass man dadurch auch einfach den Leuten das Studium ein bisschen praxisorientierter beibringt. Und das ist eigentlich das Ziel des Ganzen. Okay, super. Vielen Dank. Perfekt. Ja. Dann hat es mich sehr gefreut, dass du da warst und dass es dann doch nochmal so schnell geklappt hat mit dem Interview. Ja. Das war Paul, der gerne Paul genannt werden will, aber mit vollem Namen Paul Timo Glinthaus heißt. Genau, danke. Du trittst an als Direktkandidat für Kiel Ravensberg, also hier direkt das Viertel an der Uni quasi. Stehst du auch auf der Liste? Ich stehe auch auf der Liste. Also wir Direktkandidaten stehen alle auf der Liste. Ah, okay. Ich stehe auf Listenplatz 15. Wir haben jetzt im Moment 14 Sitze im Kieler Rat. Ich kann natürlich den Wahlkreis auch einfach gewinnen. Mhm. Es wird nicht so einfach. Die letzten Male haben die anderen Parteien den Wahlkreis gewonnen. Aber ich war jetzt 6 Wochen unterwegs und habe jeden Tag alles gegeben. Ich bin gespannt, was am Sonntag rauskommt. Das sind wir alle. Sonntag ist das Stichwort. Da ist die Kommunalwahl. Bis dahin solltet ihr vielleicht mal eure Stimme abgegeben haben. Tschüss.